So, mach auf Recording, fang einfach an. Ja. Also, willkommen zur mittlerweile dritten Folge des Top-Zeilen-Podcast. Hattrick, Applaus. Niemand hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen. André, den Witz hatten wir letztes Mal schon. Also, scheiße, also wirklich. Ich höre doch unsere Folgen weißt, nicht mehr. Weißt du, wir sind in der dritten Folge und es geht schon los mit dem Witze-Recycling. Naja, also. Wir haben ja jetzt auch noch keine Autoren. Das können wir uns ja noch nicht leisten. Aber bald, Freunde. Bald ist es soweit. Ja, ich gebe uns noch so 10 Folgen oder so. Ja, ich habe gehört, dadurch, dass der Mickey Beisenherz ja irgendwie jetzt nicht mehr auf Facebook aktiv sein kann, hat er ja Zeit. Und dann könnte er vielleicht schreiben. Ne? Ja, dann lass doch mal einen Spendenaufruf machen. Das kickstarten wir. Meinst du? Also ich habe doch so einen PayPal-Me-Link und den kann ich einfach so unter die Folge packen und dann wird doch ein großzügiger Gönner aus Dubai doch sicherlich. Ja, gut. Das war dann mal auf den Flatter-Button drücken. Oh, Flatter. Das gibt's ja auch noch, ja. Haben wir das eigentlich groß am Podcast? Bitte? Haben wir das? Flatter? Nee. Also ich habe irgendwann mal ein Konto dafür eröffnet, aber zum Einsatz habe ich es nie gebracht. Das benutzt auch, glaube ich, keiner mehr. Also außer Hörer von Tim Pritlove. Ich weiß es nicht, ich habe nicht mal ein Flatter-Konto. Insofern. Ja, es war eine gute Idee, aber schade, dass es nicht geklappt hat. Mit dem Flatter. Aber naja, wir machen das auch ohne Spenden. Schweren Herzens. Bis jetzt jedenfalls. Naja, ich habe sowieso erstmal von großen Problemen zu berichten. Ich komme nämlich gerade aus der City. An einem Sonntag? Die City, die Leipzig ist. An einem Sonntag. Leipzig, wolltest du sagen. Leipzig. Dann weiß auch jeder sofort Bescheid. Und es war verkaufsoffener Sonntag. Jetzt muss man dazu sagen, ich war gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr bei einem verkaufsoffenen Sonntag unterwegs. Hab mir aber natürlich trotzdem gedacht, voll wird's irgendwie, fahre ich ein bisschen früher los. War kurz nach 11, glaube ich, in der Stadt. Laufe so Richtung Laden, wo ich hin wollte. Einen großen Elektronikfachhändler, Mediamarkt. Ich wollte gerade sagen, jetzt fang hier nicht an. Weißt du, nur mal kurz Einwurf, ne? Jetzt fang hier nicht an, irgendwelche Markennamen zu verfälschen. Das ist diese ganze Scheiße von wegen, dass die Leute irgendwie im Netz nicht mehr wissen, wann fängt Product Placement, wann ist Product Placement, wann ist Schleichwerbung, wann ist Sponsoring. Und dann fangen sie einfach an, komplett keine Marken mehr zu nennen und machen sich total lächerlich dabei. Also, was bei Mediamarkt. Genau. Entschuldigung. Ich war bei Mediamarkt. Zumindest wollte ich zu Mediamarkt um kurz nach 11, um mir ein Navigationsgerät zu kaufen. Weil das brauche ich jetzt für meine Arbeit als Journalist in der sächsischen Pampa. Hat man bei euch in Sachsen kein Smartphone? Doch, hat man. So. Ich besitze sogar eins. Kann sogar navigieren. Aber ich vertraue nicht dem flächendeckenden 3G-Empfang. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, du bist einfach zu geizig wegen deines Datenvolumens, aber okay. Das auch. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Also. Man kann auch Offline-Karten übrigens runterladen. Ja, aber da gibt es doch keine Anzeige für, ob die noch da sind oder nicht. Das verwirrt mich immer. Doch, das also bei Google Maps auf jeden Fall. Und dann meldet sich Google Maps ab und zu auch und sagt dann so, die Offline-Karte ist nicht mehr aktuell, willst du die aktualisieren? Willst du kurz nochmal wieder in die Stadt fahren? Ja, das Dumme ist, die Navigationsgeräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Aber erzähl weiter. Naja, jedenfalls. Bin ich, wie ich bereits sagte, um kurz nach 11 in die Stadt, marschiere schnurstracks auf den Mediamarkt zu. Tür zu. Was denn jetzt? Smartphone rausgeholt, gegoogelt. Verkaufsoffener Sonntag, Leipzig. Erster Sucheintrag, eine Seite von leipzig.de, also von der Stadt. Da steht, ja, im Zuge der Markttage ist dieser Sonntag verkaufsoffen und die Geschäfte dürfen ab 12 öffnen. Ich so, ja, scheiße. Das hätte ich natürlich vorher wissen können, indem ich da einfach mal nachgeschaut hätte. Gut, die halbe Stunde. Nicht so schlau von dir, André. Ja, nicht so schlau, hätte ich recherchieren sollen, aber das mache ich ja jetzt nicht mehr, ohne dass ich Geld dafür bekomme. Und auf jeden Fall habe ich dann die halbe Stunde auch noch irgendwie rumbekommen. Das Einkaufszentrum öffnet sich. Ich steige auf die Rolltreppe, fahre erwartungsvoll und majestätisch hinauf in den ersten Stock, genau, marschiere auf die offenen Türen des Mediamarkts zu und plötzlich rechte Flanke, eine Sicherheitskraft. Guten Tag, haben Sie denn eine Einladung? Wie? Hä? Einladung? Ja, jetzt nur für Leute mit spezieller Einladung. Ansonsten ist für 13 Uhr ab alle geöffnet. Was? Man braucht eine Einladung, um in den Mediamarkt reinzukommen? Nein, natürlich nicht. Also, normalerweise. Allerdings anscheinend an diesem exklusiven verkaufsoffenen Sonntag schon. Da waren exakt 3 Mann in diesem Mediamarkt drin. Also, keine Ahnung, was sie da mit ihrer künstlichen Exklusivität vorhatten. Geklappt hat es auf jeden Fall nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und tja, da dachte ich, ah, na gut, der Saturn ist gar nicht so weit weg. Laufe ich in den Hauptbahnhof, wo der Saturn ist. Saturn macht sowieso erst 13 Uhr auf. Also ich hardcore am Rumragen und dann habe ich 10 Euro bei Starbucks gelassen. Also, wenn ihr demnächst wieder ein leichtes Wirtschaftswachstum in Deutschland verspürt, dann ist es mein Verdienst, weil ich habe bei Starbucks all mein Taschengeld gelassen. Und aber das ist interessant. Und wie hätte man eine Einladung bekommen? Hätte man sich online registrieren müssen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Weißt du, bei Amazon brauche ich nie eine Einladung. Ja, das ist richtig, aber Amazon hätte nicht mehr rechtzeitig geliefert, weil mir das zu spät eingefallen ist, dass das vielleicht eine ganz coole Investition wäre. Hast du jetzt einfach so ein Navigationsgerät gekauft, was du mit so einem Saugnapf an die Windschutzscheibe klemmst? So ein Einsteigergerät von TomTom. Die haben irgendwie lebenslange Karten-Updates. Ja gut, das haben ja irgendwie alle mittlerweile. Und Verkehrsdaten in Echtzeit, das war wichtig. Kein fancy Ding mit Saugnapf dran. Passt. Und dann habe ich statt, weiß ich nicht, vielleicht nötigen 30 Minuten 3 Stunden in der Stadt verbracht, weil ich vorher nicht mal ins Internet gegangen bin. André, es ist für mich jetzt ganz schwer, da Mitleid zu haben, weil was gehst du auch in den Einzelhandel? Also... Was erlaube ich mir da eigentlich? Ich weiß. Bist du halt aber, irgendwo schon selber schuld. Aber hey, immerhin muss man sagen, dass ich so das Produkt vor mir gesehen habe, wie groß es eigentlich ist. Weil jetzt aus dem Kopf hätte ich gesagt, ja, weiß ich nicht, so 4,5 Zoll, das reicht. Stehe ich da vor den Teilen, 4,5 Zoll, viel zu klein. Also hatte ich da schon mal den Realitätsabgleich. Ja, weil wenn ich überlege, iPhone 6 hat 4,7 Zoll. Ja, es ist für so ein Navi gar nicht mal so groß. Und jetzt bist du ausgerüstet. Jetzt bin ich top ausgerüstet. Ah. Ich habe neue Notizbücher. Ich habe neue Kulis. Ich habe ein Navigationsgerät. Welche Farbe haben die Kulis? Du meinst die Tinte? Ja. Oder das Plastik? Nein, die Tinte. Das ist das, was zählt. Ich vermute, es ist, wie heißt es? Wie hieß es bei den Pelikan-Tintenfüllern immer? Royal Blau oder sowas? Keine Ahnung, es ist blau. Weil ich, wenn ich mir Kulis kaufe, ich schreibe ja grundsätzlich nur noch in Rot. Weil ich es einfach praktischer finde, weil in Rot... Du hast dann ein viel autoritäreres Gefühl, ne? Aus der Grundschule noch. Nee, das ist einfach so eine Übersichtskiste. Wenn du dein Notizbuch schreibst, okay, dann ist alles rot. Aber wenn du irgendwie einen Ausdruck hast, irgendeine Liste oder so, wenn du da in deinem Royal Blau oder deinem Schwarz drauf rumkriegelst, dann ist das auf irgendeiner billigen Kopie, findest du das nie wieder quasi. Aber wenn du in Rot schreibst, dann fällt dir das sofort ins Auge und es ist einfach zügiger und besser zu lesen. Tja, hättest du da mal jetzt drüber nachgedacht, ne? Ich sollte bei dir echt irgendwie Stunden in in welcher Farbe schreibe ich am besten nehmen. Damit wirst du bestimmt reich. Ja, das sind alles so, weißt du, das sind alles so kleine Sachen, die dir einfach den Alltag ein bisschen erleichtern und beschleunigen. So, und pass auf, wo wir jetzt gerade bei Alltag erleichtern sind, ne? Ich habe ja auch mal was, über das ich mich dann doch sehr aufregen muss. iOS 9, ne? Ja. Ist kaputt. Nee. Was meinst du denn? Also bei mir funktioniert es sowohl auf dem Handy als auch auf dem iPad. Ja, aber pass auf. Wenn man bei iOS, also an sich läuft es ja stabil und alles, aber es sind immer so diese ganz kleinen Sachen, die Apple dann verändert und die einem dann irgendwie doch ein größerer Dorn im Auge sind, als man es vielleicht vorher denkt. Und bei mir ist es einfach so. Ich weiß nicht, ob das bei deinem Handy auch so ist oder ob das daran liegt, dass jetzt irgendwie auch die Performance vom 6er irgendwie im Verhältnis ein bisschen runtergegangen ist. Aber wenn ich mein Handy nehme und das nach rechts wische, um es zu entsperren und dann den Nummerncode eintippe, dann habe ich das so bei mir eingestellt, dass ich einen Nummerncode eingebe, der inzwischen bei mir per Muscle Memory quasi schon drin ist und ich den möglichst schnell eintippen kann, weil irgendwie Touch ID ist mir nicht zuverlässig genug und dadurch mache ich immer noch den Nummerncode. Aber seit neuestem, seit iOS 9, gibt es einen ganz kleinen Delay, der bewirkt, dass du das Numpad angezeigt bekommst, aber ungefähr für eine halbe Sekunde noch nicht tippen kannst. Das war bei iOS 8 noch nicht so. Und jetzt ist es bei mir immer so, dass ich anfange zu tippen, bevor es das OS überhaupt zulässt, dass ich tippe. Und so verhaue ich immer quasi die ersten Tasteneingabe und tippe meinen Code beim ersten Versuch immer falsch ein. Und du glaubst gar nicht, wie mich das so weißt du treibt. Naja, der Trick dahinter ist, dass du so hart ausrastest, dass du das Handy an die Wand wirfst, es kaputt geht. Und du das 6er, also das 6S kaufen musst. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob es daran liegt, dass das 6 das nicht schnell genug, also ob das überhaupt ein Performance-Problem ist oder ob da einfach irgend so ein kleiner Kniff im OS drin ist, der es jetzt geändert hat oder was auch immer. Aber du glaubst gar nicht, wie sehr mich das in meinem Leben einschränkt. Es sind die kleinen Sachen. Ja, es sind die kleinen Sachen. Es sind wirklich die kleinen. Es ist unglaublich. Kleine Probleme haben ja auch die 6S-Nutzer jetzt. Ne? Hast du das mitbekommen? Touch-ID funktioniert zu gut. Also selbst wenn du einfach nur mal den Screen anmachen willst, um die Notifications zu lesen und das über den Home-Button machst, entsperrt das Teil schon. Das Problem hatte ich aber auch, als ich frisch das 6er hatte. Und ich kam ja vom 5er. Und das Problem hatte ich auch am Anfang, dass ich auf dem Home-Button das Handy angemacht habe. Das gewöhnt man sich aber ab dann tatsächlich. Genauso wie ich mich daran gewöhnen werde, dass das Numpad beim Eingeben des Codes eine halbe Sekunde länger braucht, um aktiv zu werden. Aber jetzt im Moment ist es die Hölle. Was ganz schlimm ist bei mir, iOS 9, ist, ich bin ein großer Freund des Timers. Sei es um beim Kochen irgendwelche Zeitabstände zu timen oder auf die auslaufende Waschmaschine zu warten. Waschmaschine? Ja, Waschmaschine ist für Klamotten, oder? Ja, Spülmaschine ist für Teller. Spülmaschine ist das, was ich nicht habe. Naja, auf jeden Fall nutze ich dafür immer den Timer. Und war es gewohnt, aber unter der Zeitangabe. Die Waschmaschine hört doch auch ohne deinen Timer. Egal. Ja, aber lass mich dir was über mich sagen, was du vielleicht vorher noch nicht wusstest. Oh ja. Ich öffne mich jetzt. Jetzt wird's intim. Das ist hier ein sicherer Bereich, André. Wenn die Waschmaschine aufhört, dann merke ich das nicht. Weil es vergehen ungefähr anderthalb Stunden zwischen André macht die Waschmaschine an und der Waschgang ist durch. In anderthalb Stunden habe ich vergessen, dass ich die Waschmaschine angemacht habe. Ja gut, das heißt, Stunden später fällt mir es erst wieder ein und dann habe ich da so total vergammelte Wäsche drin. Kann ich es im Prinzip gleich nochmal anmachen. Piept deine Waschmaschine? Deswegen nutze ich den Timer. Piept deine Waschmaschine nicht, wenn sie fertig ist? Meine piept. Im Keller hört dich niemand piepen. Es ist wie bei diesen Horrorfilmen, weißt du? Ja, gut. Ja, nee, das kann ich aber nachvollziehen. Bei also mir ich meine, das mag vielleicht für viele eine große Überraschung sein, aber ich wohne nicht im Keller. Deswegen höre ich die auch nicht piepen. Nee, okay, das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen. Weil mir steht die Waschmaschine in der Küche. Und wenn da die Trommel rotiert, das ist irgendwie schwer, nicht mitzubekommen. Ja. Insofern habe ich das Problem nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dafür den Timer immer gerne benutzt und tue ich immer noch. Allerdings haben sie den Start- und Stopp-Button vertauscht. Und das treibt mich in den Wahnsinn. Ich verstehe es nicht, warum. Thomas, warum? Ja, Moment, ich bin gerade am Überlegen. Ich habe jetzt der Gerät in der Hand. Beim Timer den Start-Stop-Button. Ja, kann sein. Aber okay, dann muss ich mir eine Selbsthilfegruppe im Internet suchen. Aber siehst du, bist das mir keine große Hilfe. Aber das sind die kleinen Sachen, ne? Das sind eben diese ganz kleinen Sachen, die dich dann total in den Wahnsinn treiben. Was ich auch echt nicht nachvollziehen kann. Aber es gibt bestimmt, also Johnny Ive wird einen Grund dafür haben, da bin ich mir sicher. Und ich wette, der Grund ist Aluminium. Oder sowas genau. In die Richtung. Aluminium. Aber was mir ja ganz gut, also ich finde ja grundsätzlich ist ja jetzt bei iOS 9 nicht so viel passiert. Was ich aber ganz clever finde, also na gut, clever ist es nicht, weil es ist jetzt nicht so die krasse Erfindung, aber dieser Battery Safe Modus, den sie jetzt eingebaut haben, der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Da hatte ich jetzt auch, da wollte ich jetzt eigentlich gerade vom Podcast noch einen Artikel raussuchen, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden. Aber ein Internetmensch hat dann mal getestet, wie effektiv dieser Battery Safe Modus tatsächlich ist und ob der überhaupt was bringt. Weil wenn du den anmachst, dann merkst du ja eigentlich gar nicht so viel. Das Display wird ein bisschen runtergedimmt und die CPU wird wohl underclocked, aber an sich läuft das Handy ja noch ohne Probleme. Und der hat mal einen AB-Test gemacht und hat eine Woche lang Daten gesammelt von seinem Akku ohne diesen Battery-Safe-Modus und eine Woche mit. Und das dann mal verglichen. Und im Schnitt hatte er wohl am Ende des Tages, wenn er die ganze Zeit in diesem Modus war, ungefähr 30% mehr Akku übrig. Ja, das ist schon mal einiges, ne? Was auf jeden Fall eine Hausnummer ist, ja. Und sowas kann einen dann doch echt noch so durch den Tag bringen, wenn du irgendwann am späten Nachmittag merkst, es wird's knapp und es ist keine Steckdose in der Nähe. Ja, finde ich ein gutes kleines Add-on. Und vor allem, es ist ja so, klar kann man sagen, oh ja, die Android-User, die haben das schon seit Jahren. Aber diese Battery-Safe-Modi, die du zum Beispiel in irgendwelchen Samsung hast, sind ja meistens so, dass sie das Handy echt so komplett beschneiden und du kannst nur noch telefonieren oder eine SMS schreiben, aber der Rest fällt alles weg und so ein Kram, ne? Und das iPhone ist ja immer noch voll funktionsfähig. Insofern, das ist so ein kleines Feature, was mir wirklich gut gefällt. Ja, ich muss es auch nochmal in der echten Welt ausprobieren. Also bis jetzt hat sich einfach noch keine Gelegenheit dazu ergeben. Aber es muss ja wohl in erster Linie so sein, dass ja, er dimmt das Bild, das Display runter und schaltet alle Aktualisierungsprozesse aus, die im Hintergrund laufen, ja. Und sowas irgendwie, ne? Ja, genau. Also ich glaube, die drei großen Sachen sind, Display wird gedimmt, Background Activity von Apps wird eingeschränkt und die CPU wird underclocked. Genau. Aber ansonsten bleibt alles noch voll funktionsfähig. Ja. Muss ich nochmal gucken, ob ich den Artikel finde, weil ich das einfach ganz interessant fand, das mal so gegenübergestellt zu sehen, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, na, bringt der überhaupt was? Ist das mehr so ein Placebo-Ding? Aber anscheinend taugt der wirklich was und gerade für ältere iPhones, also so 4S oder die 5er oder so, die vielleicht auch mit dem Alter langsam anfangen, mit dem Akku ein bisschen zu kämpfen. Ich meine, du hast ja noch das 5er. Genau, ja. Lohnt sich ja vielleicht wirklich nochmal auszuprobieren, bis du dann zu deinem nächsten Handy kommst. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich das einfach mal einen Tag lang teste, permanent den Modus drin zu haben, weil wenn ich draußen unterwegs bin, benutze ich extrem selten mal die Kamera, Twitter und die Messages-App oder WhatsApp. Ja. Irgendeinen Messenger eben. Und mehr nicht. Nee, also. Und die Frage ist, beschneidet mich dieser Akku-Saving-Modus, beschneidet der mich da drin oder nicht? Das müsste ich mal ausprobieren. Ja. Weil sonst kann ich ihn permanent drin haben. Das einzige Problem ist nur bei diesem Akku-Saving-Modus, ist, dass wenn du dein Handy einsteckst, und er über 80% lädt, dann wird er automatisch wieder deaktiviert. Und das ist irgendwie schon ein bisschen nervig, weil, also eigentlich ist das so ein Modus, wo man denkt, das ist perfekt, um dann nochmal einen Shortcut ins Dashboard für zu legen oder so. Aber gibt's halt nicht. Ne? Du musst immer in die Settings gehen und dann in die Batterieoptionen und so ein Kram. Das finde ich ein bisschen schade. Aber generell wäre es mal gut, wenn sie irgendwann mal anfangen, dass du dir das Dashboard ein bisschen besser konfigurieren kannst. Aber das ist halt Apple, ne? Tja, aber wo wir gerade beim Thema sind schon, kann das iPad denn auch sowas? Hat das auch diesen Energiesparmodus? Ich würde mal behaupten, ja. Ich gucke in diesem Moment mal gerade, nein. Warte. Weil sonst. Ich ziehe kurz den Stecker. Nee, hat keinen Energiesparmodus. Schade eigentlich. Weil, angenommen, jemand sitzt zufälligerweise mehrere Stunden am Stück in einem Zug smooth, in Deutschland. Smooth Bits. Und muss hardcore oder möchte hardcore produktiv an seinem iPad arbeiten. Geht ihm dann der Strom aus oder nicht, ist die Frage. Das und ist jetzt. Ja, das ist natürlich eine wunderschöne Überleitung, denn, also wie der Zufall so will, passiert mir das diese Woche. Nein. Nächste Woche, ja, doch. Nein. Ich fahre nach Frankfurt mit dem Zug vom beschaulichen Lüneburg aus und habe einen Tag mit 8 oder 8,5 Stunden Zugfahrt vor mir, den ich natürlich irgendwie auch produktiv nutzen möchte. Und da habe ich mir überlegt, wie ich das am besten mache. Und das ist auch so, mein Plan war, mein iPad mitzunehmen und meine Bluetooth-Tastatur, mit der ich übrigens sehr zufrieden bin, die Microsoft Bluetooth Universal Keyboard, heißt es, glaube ich. Extrem schönes, feines Teil. Und dann irgendwie auf dem iPad arbeiten wollte im Zug. Und da habe ich auch überlegt, hält der Akku überhaupt so lange durch? Und das macht mir wirklich ein bisschen Sorgen. Sorgen macht dir das? Na, nee, Sorgen macht mir das nicht. Es ist auch nicht so schlimm, wenn ich nicht mehr weiterarbeiten kann. Dum, dum, dum, Drama. Also ich sag mal, wenn ich jetzt durch höhere Gewalt auf einmal nicht weiterarbeiten kann, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich finde es gerade interessant. Also es ist ja auch gerade das, was Apple jetzt versucht mit dem iPad Pro und iOS 9, dass du eben mit dem Split-Screen-View immer mehr Möglichkeiten auch hast zum Multitasking mit den iPads. Gut, ich habe jetzt das iPad Air und nicht das iPad Air 2. Also mein iPad unterstützt nicht den Split-Screen-View in dem Sinne, dass beide Apps simultan nebeneinander laufen. Ach, deins auch nicht? Nee, leider nicht. Dann sitzen wir im selben Boot. Das tun wir, ja. Mein Mini kann das nämlich auch nicht. Ja, meins hat nur das Swipe-In-Ding. Also, wo du von rechts rein swipest und dann kriegst du da eine Miniaturausgabe der App angezeigt, aber die Fullscreen-App, die du laufen hast, wird angehalten. Und das ist eben aber auch der Versuch von Apple, eben das iPad auch als wirklich rein produktives und Arbeitsdevice zu vermarkten. Also für mich war das jetzt auch die letzten Jahre eigentlich einfach nur so YouTube- und Netflix-Maschine und hab da meine Feeds drauf gelesen und so weiter und so fort, aber ich habe halt irgendwie nie wirklich drauf gearbeitet. Jetzt habe ich seit ein paar Monaten auch diese Bluetooth-Tastatur, weil ich auch Evernote immer intensiver benutzt habe und habe festgestellt, wie gut man dann doch darauf auch schreiben kann. Und interessant ist ja auch, dass Apple damit mit dem iPad Pro irgendwie auch so ein bisschen anfängt, seine eigene MacBook Air-Reihe zu kannibalisieren. Genau. You're welcome. Und das eben immer weiter als wirkliches Arbeitsdevice vermarktet. Aber findest du, dass das MacBook oder die Reihe der MacBook Airs kannibalisiert wird? Also weil ich finde das immer noch so schwierig, iOS als OS anzusehen, mit dem man produktiv arbeiten kann. Wie man es von einem System wie OS X gewohnt ist, mit dem man Zugriff auf ein Dateisystem hat. Ja, aber ich glaube auch. Also die Frage ist, wäre Apple nicht besser gefahren mit einem Device wie einem Surface, anstatt das ich würde behaupten, nicht gerade sehr optimierte iOS einfach auf ein riesen Tablet zu hauen und sagen, damit könnt ihr jetzt produktiv sein. Also mit Surface-ähnliches Gerät meinst du, dass sie dann iPad Pro machen, aber da OS X draufklemmen? Ja, also das ist eben das Problem. OS X ist auch nicht gerade für solche, ja, also für Touch sowieso nicht optimiert, was auf einem Tablet ja nach wie vor stattfinden müsste. Und selbst mit einem Stylus wird es schwierig werden. Beide Systeme treffen irgendwie nicht so richtig ins Schwarze, finde ich. Also das Ding ist, doch, ich finde schon, dass sie damit ihre Air-Serie angreifen, weil es ist einfach, natürlich ist iOS eingeschränkt gegenüber zu OS X, weil du einfach natürlich kein wirkliches Dateisystem hast, auf das du zugreifen kannst, obwohl das natürlich auch so ein bisschen jetzt durch iCloud und iCloud Drive aufgelockert wurde, weil damit hast du irgendwie schon eine Art Dateisystem auf deinem iOS-Device. Ja, aber nur, wenn du Internet hast. Ja, das stimmt. Nur, wenn man Internet hat. Gut, hast du aber zum Beispiel das Problem hast du doch bei Chromebox auch, oder? Ja, ich weiß, also die haben die ganz billigen Geräte haben nur sehr wenig internen Speicher, halt um das System zu laden und sonst ein paar Caches. Und dann gibt es ein paar Ausgaben, die, weiß ich nicht, die haben wenige Gigabyte, die man auch offline benutzen kann. Aber generell sind die für den Zweck gebaut, immer online zu sein, ja. Ne? Es ist einfach, und wenn du gerade irgendwie, wenn du ein 11 Zoll MacBook Air hast oder so, dann würde ich mal behaupten, findet da jetzt eh nicht so extrem viel Multitasking drauf statt. Dann arbeitest du eher an einem Fenster oder Fenster, den du schreiben kannst, oder zum Beispiel einen Editor oder so. Und das kannst du halt auf iOS auch locker machen. Also ich finde eigentlich gerade durch dieses Multitasking ist es wirklich eine Konkurrenz geworden zum MacBook Air, weil eben natürlich, also das Dateisystem, das ist ein Punkt, da kann ich dir nicht widersprechen. Aber es gibt eben auch viele User, für die ist das nicht so wichtig. Ne? Mhm. Und die haben ihren ganzen Kram eh irgendwo in der Cloud liegen. Die schreiben in Google Drive oder so. Und dann ist denen das zum Beispiel auch egal, ob das irgendwie, ob das noch physisch auf dem Gerät liegt. Also ich meine, es geht mir auch so. Ich habe eigentlich eh alle meine wichtigen Sachen in irgendeiner Cloud rumfliegen. Und von daher, und Apple hat eben auch jetzt gerade mit iOS 9 viele kleine Features hinzugefügt, die das eben auch unterstützen. Also der Split-Screen-View ist nicht unbedingt klein, aber was zum Beispiel, was ich für mich total geil finde, sind zwei Sachen. Einmal, seit iOS 9 kannst du mit einer externen Tastatur und Command-Tab zwischen offenen Apps switchen. Oh, Halleluja. Das ist etwas. Das hilft schon mal sehr, sehr viel. Ja, und ich habe nie verstanden, warum es das nicht gibt. Jetzt gibt es das endlich und es ist klasse, weil ich einfach super schnell irgendwie zwischen Messages und Evernote oder so hin und her switchen kann. Ja. Und noch eine andere Sache, die eigentlich total lächerlich wirkt, aber seit iOS 9 kannst du, wenn du eine Nachricht tippst, zum Beispiel in iMessage, mit Enter die Nachricht auch abschicken. Vorher war es so, du hast die Nachricht getippt und musstest dann mit der Hand zum Display gehen und auf Senden drücken. Das ist ja grauenhaft. Ja, aber das sind irgendwie so kleine Sachen, mit denen, wo man halt merkt, dass Apple eben auch in Richtung Power-User quasi will. Eben zu den Leuten, die schon jetzt eine Tastatur an ihrem iPad haben und auch versuchen, daran zu arbeiten. Und ja, wenn ich mir vorstellen würde, dass mein iPad Splitscreen kann und dann könnte ich zum Beispiel auf der einen Seite Evernote haben, auf der anderen Seite PDF offen oder Scrivener arbeitet gerade an einer iPad-App, dann ist das wirklich ein ernsthaftes, produktives Device. Also es kommt mir halt nur sehr too little too late vor irgendwie, gerade vor dem mittlerweile schon dritten Surface, die sie eigentlich von Anfang an richtig gemacht haben. Klar, die Hardware war nicht ausgereift, aber der Software-Ansatz war von Anfang an perfekt. Und ja, gut, wir sind jetzt natürlich auch, wir argumentieren auch aus einer sehr, sehr eigenen Perspektive, so als Menschen, die sehr viel schreiben auch. Was ich gelesen habe in diesem Internet, ich glaube, es war Paul Miller. Kennst du noch? Mhm. Aber kennen ihn auch unsere Zuhörer? Das weiß ich nicht, lieber Thomas. Ich kann ihn ja mal kurz vorstellen. Nein, also es ist ein, war mal für TheVerge.com ein Schreiberling, der ein Jahr lang offline gegangen ist und dann da über seine Erfahrungen berichtet hat. Mittlerweile ist er schon länger wieder online und hat jetzt auch sich auf Twitter über das neue iOS auf dem iPad ausgelassen, weil ihn das stört, dass er nicht in diesen, ich vergesse immer die Namen für diese Funktionen, dieses Split-Screen-View, zwei Apps nebeneinander laufen haben. Ist es das? Ich weiß nicht, was für Apps. Auf jeden Fall für die Option, dass zwei Apps nebeneinander laufen. Das können nicht zwei Instanzen derselben App sein. Das heißt, du kannst nicht zwei Dokumente zum Beispiel parallel offen haben. Also ein Recherchedokument und ein Dokument, in dem du schreibst. Also kannst du, aber nicht. Du müsstest ein Dokument in beispielsweise Pages haben und eins in Writer Pro oder sowas. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich wieder ein sehr spezieller Use Case. Also die wenigsten werden das wahrscheinlich brauchen, würde ich behaupten. Mhm. Aber gerade für welche, die viel schreiben oder die beruflich schreiben, für die ist das schon wieder No-Go. Gut, ja, kommt nee, auch auf den individuellen Workflow an, aber das wäre zum Beispiel was mich stören würde. Weil ich das auch ab und zu so mache. Mhm. Wie gefällt dir denn jetzt in El Capitan, der neue Split Screen View? Hast du den mal ausprobiert? Nee, noch nicht. Aber es ist doch nicht viel anders als Windows 7, oder? Doch schon. Also Windows 7 machst du ja so, dass du einfach die Apps an die Bildseite ziehen kannst und dann werden sie automatisch auf die richtige Größe resized. Bei Apple hat sich dazu entschieden, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, dass du das nur im Fullscreen machen kannst. Also wenn du zwei Apps nebeneinander klemmen möchtest, dann ist das ein Fullscreen-Fenster und die Apps sind so getrennt von so einem kleinen schwarzen Balken. Aber du hast es nicht wie bei Windows, dass du dann zwei einzelne Fenster hast, die du auch noch rumschieben könntest, wenn du wolltest. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich find's aber noch ein bisschen, keine Ahnung. Also die Fenster dann da in die Position zu ziehen, und ich bin ja auch mit dem neuen Mission Control echt unglücklich. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, aber so richtig, richtig zünden will das bei mir nicht. Ich habe es jetzt gerade mal probiert. Das ist ja grauenhaft. So kann man es auch ausdrücken, ja. Also, ich mag das sowieso nicht, Fullscreen-Apps da laufen zu haben. Das passt überhaupt nicht in meine Art und Weise zu arbeiten. Das siehst du ja halt, das ist bei dir ein bisschen anders, weil du auch mit mehreren Schreibtischen arbeitest und dich so organisierst. Und bei mir läuft alles auf einem Desktop. Boah, das könnte ich ja nicht, ne? Ich brauch diese Ordnung im Hintergrund. Ich arbeite teilweise auch mit Fullscreen-Apps, wo ich das nicht arbeiten bezeichnen würde, weil ich zum Beispiel einfach nur iTunes als einen Fullscreen-Schreibtisch immer ganz rechts liegen habe. Ja. So, ne? Und so ordne ich mir das dann so ein bisschen durch. Aber ja, also ich weiß auch nicht. Also mir gefällt es auch einfach nicht. Fullscreen, bei mir auch jetzt bei Mavericks und Yosemite hatte ich auch nie wirklich mit Fullscreen-Apps gearbeitet. Nutzt natürlich gerade bei kleineren Bildschirmen den Platz besser aus. Ja. Aber in meinem Fall, ich habe ja einen 15 Zoll MacBook, ist das für mich nicht so wirklich relevant. Also ich habe 13 Zoller, aber ich brauche irgendwie die schnelle Navigation über Tab oder ich gehe über das Mission Control und habe dann direkt alle offenen Programme vor mir und muss nicht noch den Schreibtisch wechseln. Das sind für mich irgendwie angenehme, ich weiß nicht, ob die Wege wirklich kürzer sind, aber es fühlt sich für mich so an. Ja, mein Problem mit dem neuen Mission Control ist auch einfach, also ich irgendwie über die Jahre benutze ich immer weniger Command-Tab und benutze immer mehr Mission Control mit der Geste auf dem Touchpad. Und jetzt hat Apple einfach, in El Capitan ist es jetzt so, dass die Schreibtische oben an der oberen Bildleiste nicht mehr mit Thumbnails angezeigt werden, sondern nur mit ihrem Namen. Also Schreibtisch 1, Schreibtisch 2 und dann, wenn du eine Fullscreen-App hast, dann eben mit dem Namen der App. Und wenn du die Thumbnails sehen willst, musst du eben mit deiner Maus oben an den oberen Bildrand gehen, damit eben diese Leiste ausklappt. Und ich weiß nicht, ich kann nicht nachvollziehen, warum sie sich so entschieden haben, das Design so zu machen, weil ich will immer diese Thumbnails sehen, um mich zu orientieren. Und dann sehe ich auf dem Thumbnail, da liegt die App und auf dem anderen Thumbnail, da liegt die App. Und das ist für mich jetzt einfach nur ein Schritt mehr geworden, der echt irgendwie ein bisschen frustrierend ist. Genau, ja. Also es ist halt ein unnötiger Schritt mehr vor allen Dingen. Also du öffnest ja schon mit dem Schritt Mission Control, um die Übersicht zu bekommen. Aber jetzt musst du innerhalb der Übersicht noch einen Schritt gehen, um die komplette Übersicht zu bekommen. Ja. Und das, also ja, mich betrifft es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig nervt. Ja, und also ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das bei Yosemite auch so war, Oder ob ich mir, ob das jetzt einfach nur durch die fehlende Übersicht jetzt dieser Wunsch in mir aufgekommen ist, aber bei, wenn du Mission Control aufmachst, siehst du ja nur die Fenster, die auf diesem Schreibtisch liegen, also die offenen Apps, die auf dem Schreibtisch liegen, so aufgeteilt auf dem Bildschirm. Und ich hätte eigentlich ganz gern sämtliche offene Apps auf über alle Schreibtische verteilt, würde ich dann gerne dann direkt sehen. Einfach um die Übersicht zu haben, weil sie mir jetzt fehlt durch diese fehlenden Thumbnails. Aber natürlich kannst du das auch nirgendwo einstellen oder so, sondern nimmst so hin oder nicht. Ach ja. Jetzt haben wir wieder ganz schön viel Zeit damit verbracht, uns über Apple aufzuregen. Aber wenn es dich einmal anlächelt. Wir reden von Keira Knightley, oder? Ja, aber ansonsten muss ich sagen, also ich habe das Gefühl, mit El Capitan, mein Mac läuft besser. Ja, ich kann jetzt keinen großen Unterschied feststellen. Ich habe das Gefühl, dass Spotlight langsamer geworden ist. Und zwar, ich habe mir das angewöhnt über Spotlight, also Command-Leerzeichen, lässt sich das öffnen und dann meinetwegen irgendwas starten, was eben bei mir nicht im Dock rumlungert. Sagen wir einfach mal Pages oder sowas. Dann gebe ich da einfach nur Pages ein, drücke Enter und das Ding startet. So war es bis jetzt jedenfalls. Und bei mir ist es jetzt so, ich öffne Spotlight, gebe ein Pages, drücke Enter, aber er hat bis dahin noch nicht die App gefunden und öffnet dann quasi diesen kompletten Suchdialog, der dann noch drunter entsteht. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur so jetzt ist im System oder ob mein Rechner einfach nicht mehr hinterherkommt. Ich bin aber auch nicht, also ich bin irgendwie immer frustriert von Spotlight. Also ich benutze es echt selten, weil ich eigentlich all meine Apps, die ich benutze, unten in der im Dock habe und das nicht wirklich oft benutzen muss. Für mich, Spotlight hat bei mir eine primäre Funktion. Und das ist, wenn ich mich irgendwo anmelde und meine Handynummer irgendwo eintragen muss, dann suche ich nach mir selber in Spotlight und lass mir meine Kontaktdaten anzeigen und copy-paste dann da meine Handynummer raus. Das ist mein primärer Nutzen von Spotlight. Spotlight ist wie so eine Krankenschwester, die Demenzkranke versorgt. Ja. Spotlight, wo bin ich gleich? Ja, das Problem ist, es ist keine gute Krankenschwester, weil sie weiß meistens gar nicht, wie meine Telefonnummer ist, weil dann gebe ich meinen Namen ein und dann findet er mich nicht. Und das will mir nicht in den Kopf und das ist so ein frustrierendes Erlebnis jedes Mal, dass ich kein großes Vertrauen in Spotlight habe. Ja, so ist es halt bei den sinkenden Gesundheitsausgaben des Staates. Es wird aber hier politisch. Möchtest du das irgendwie noch ein bisschen elaborieren? Nö. Nö. Feigling. Geht schon. André, Bento ist gelauncht. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten. Stimmt. Das war in der ersten Folge, nicht wahr? Lang ist her. Nur die von Anfang an dabei sind, werden sich daran erinnern. Hallo Markus, Grüße. Wie findest du es? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich öffne es mal hier im Hintergrund. Ich habe ehrlich gesagt nicht sehr viel Zeit auf dieser Seite verbracht. Also optisch finde ich die gut. Das ist jetzt, erfindet das Rad nicht neu. Das bewegt sich so in diesem aktuellen Flat-Design-Trend irgendwie, in dem alle modernen Seiten schwimmen. Auf 13 Zoll wird es schon schwierig, überhaupt das erste Bild komplett zu sehen, was angezeigt wird, also der große Aufmacher. Mhm. Was sowieso überhaupt der Trend ist, also das sehe ich auf immer mehr Webseiten, dass für 13 Zoll kaum noch richtig optimiert wird. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ja, ach Mann, schade. Ich habe mir vielleicht ein bisschen einen größeren Start mit ein bisschen mehr Bums dahinter gewünscht. Mhm. Irgendwelche besonders aufbereiteten Themen oder sowas, aber bis jetzt habe ich so das Gefühl, dass es mehr so Dienst nach BuzzFeed-Stylebook ist. Sie haben aber auch besondere Themen. Also BuzzFeed ist vielleicht schon schwierig, ja, weil BuzzFeed dann doch noch mehr Entertainment macht. Aber bis jetzt. Aber André, da muss ich dir jetzt mal hier gerade aufhalten, ne? Also, Sie hatten besondere Themen, die kein anderer macht. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, über die besten StudiVZ-Gruppen. Ja, ja, Thomas, da hast du recht. Das macht niemand. Gut, wollen wir mal fair sein, das war natürlich auch mit einem zwinkernden Auge und so ein bisschen nostalgisch und so, ne? Also da stand nicht ernsthaft die Vermutung hinter, jemand könnte noch wirklich. Obwohl, jetzt frage ich mich, ist StudiVZ noch aktiv oder ist das jetzt auch nur die Arroganz, mit der ich jetzt, also bin ich jetzt hier ein bisschen zu arrogant zu sagen, so, jetzt ist doch alles tot, meine Scheiße, nur weil ich sie mehr benutze? Nein, es existiert tatsächlich schon. Also schon, ha, noch. Sogar noch im alten Design. Na, diese ganze Bude wurde doch irgendwann an so ein neues Konglomerat irgendwie verscherbelt. Und die meinten dann, ja, wir machen Relaunch, neues Design. Und dann heißt es nicht mehr StudiVZ. Dann gehen irgendwie alle VZ in eins über und heißen, ich habe schon wieder vergessen, wie der Name heißen sollte. Das war was total Generisches. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Ich probiere mich mal einzuloggen. Mach das mal. Ja. Und dann kann ich ja aus meinen persönlichen StudiVZ-Gruppen vorlesen. Oh ja. Nee, aber Bento, ja, also das Ding ist, ich störe mich aber auch am Design der Seite. Also gut, gegen diese Pinterest-Kachel-Geschichte, das ist okay, das machen irgendwie alle und so weiter und so fort. Aber mich stört es ja irgendwie, wenn du eine Seite hast und die auf dem Desktop ansurfst und die sieht so aus, als wäre sie nur mit Mobile im Kopf entwickelt worden und geschrieben worden, was ich ja auch total nachvollziehen kann, weil wenn du deine Traffics misst und so und sagst, siehst, okay, die Leute gehen eben mit ihrem Handy am meisten auf unsere Seite oder es ist zu erwarten, dass der Traffic vom Mobile kommt, dann würde ich auch zusehen, dass meine Seite mobil möglichst gut aussieht. Aber wenn du dann auf den Desktop kommst und dann auf den Desktop auch auf so ein Burger-Menü stößt, mit dem du erst die Optionen sehen kannst und die einzelnen Ressorts, obwohl eigentlich genug Platz dafür da wäre, das direkt einzublenden, ohne dass du nochmal extra raufklicken musst, finde ich das immer ein bisschen, Also, ich weiß nicht. Also, dann surfe ich die Seite irgendwie auch nicht so gerne an. Also, ich mag das ja, dass nicht so viel Wert auf Ressorts gelegt wird. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Was mich wiederum nervt, ist das Problem, was am Anfang auch Wired Deutschland hatte, das haben die mittlerweile bereinigt, aber wenn wir einfach jetzt mal auf so einen Artikel gehen, dann geht das richtig schön groß auf, großes Foto über die gesamte Browser-Breite. Und dann fängt der Text an und dann ist der total schmal und auch noch linksbündig. Ja, also links, ja, ich mag lieber den Blocksatz auch. Oder ich nehme an, du gehst darauf hinaus, dass du eher den Blocksatz bevorzugst. ja, war vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, aber diese schmale Zeile, nicht Zeile, wie sagt man, Spalte an Text, die überhaupt ausgefüllt wird, ist noch nicht mal irgendwie zentral im Fenster, sondern links. Ah, okay, so meinst du das. Ich weiß nicht, als ich das erstmal gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, so ja, es könnte ein Kritikpunkt sein. Ich persönlich finde es aber gut, muss ich sagen, weil du halt gerade diese schmale Zeile lässt sich einfach schnell lesen, weil das Auge muss nicht so weit wandern. Ist aber auch so eine Sache, was man Vorlieben hat, ne? Ja, klar. Also ich mag es gar nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch, gut, ich kenne mich da nicht aus, aber es ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, wie verhält sich Text im responsiven Webdesign? Und das wird dann einfach eine Reaktion drauf sein. Weißt du, was ich übrigens interessant finde? Dass sie unter Artikel Discuss Kommentare eingefügt haben. Ach ja. Sollte man eigentlich, also gerade so ein junges Magazin, sollte man doch eigentlich meinen, dass das, also die Diskussion findet doch eher auf Social Media statt, auf Facebook und so. Die Diskussion finden doch nicht mal in den Kommentaren statt. Aber gut, finde ich ja was überflüssig, muss ich sagen. Ja, es ist schwierig, Also ich gebe dir da recht, aber ach, ich weiß auch nicht. Ist bei einem jungen Portal nochmal was anderes. Aber als zum Beispiel die Süddeutsche bei sich den Kommentarbereich dicht gemacht hat, das hatte, also die Argumentation habe ich verstanden. Die meinten nämlich auch, dass die Diskussion in erster Linie sich in die sozialen Netze verlagert hat und so weiter. Und das mag auch alles stimmen. Aber gleichzeitig fand ich das auch, feige ist das falsche Wort, aber die haben sich da so ein bisschen aus der Verantwortung gezogen. Nämlich nicht nur mit ihrem Text sozusagen eine Diskussion anzuregen, sondern selber daran teilzunehmen, was digitaler Journalismus mittlerweile einfach ist. Der hört ja nicht damit auf, in dem Moment, in dem du Publish drückst. Aber du kannst doch auf den sozialen Netzwerken an der Diskussion teilnehmen. Ja, natürlich. Aber dort hast du zum Beispiel keine Möglichkeit der Moderation mehr. Also gerade jetzt Thema Flüchtlingskrise, wo es ja keine Seltenheit ist, dass das Ding ins Rechtsradikale abdriftet, hast du das zumindest auf deiner Seite noch ein bisschen unter Kontrolle. Ja? Die Diskussion auch zu lenken in produktivere Bahnen sozusagen. Und wenn du das einfach in die Wildnis herauslässt, dann hast du erstens das Problem, dass die Diskussion nicht mehr für jeden sichtbar ist, was schade ist. Und selbst die in den Netzwerken unterwegs sind, können nicht den kompletten Diskussionsumfang sehen, weil nicht jeder richtig hashtaggt oder ein Hashtag überhaupt gar nicht benutzt wird. Ja gut, aber es ist natürlich auch, nur weil du einen Kommentarbereich hast in deinem Artikel, den einige Leute auch benutzen, heißt es ja nicht, dass man die gesamte Diskussion auf seiner Seite stattfinden lässt. Also es ist einfach, man macht nur einen weiteren kleinen Brandherd quasi auf. Und die Diskussion wird trotzdem auf Facebook und auf Twitter geführt. Ich sehe da einen Punkt, aber... Ja, also das Ding ist, die Diskussion findet ja nicht nur unter, jetzt beim Beispiel Süddeutsche zu bleiben, die Süddeutsche postet mit ihrer Facebook-Seite einen Artikel. Dann findet die Diskussion ja nicht nur unter diesem Artikel statt. Da ist sie zwar sichtbar sozusagen, auch artikelbezogen, aber die wird ja auch in anderen Freundeskreisen oder sowas dann fortgeführt. Freundeskreis ist jetzt auch wieder das falsche Wort, aber in anderen Kreisen, sagen wir es so. Und nimmt halt der Debatte die Transparenz. Also ich habe da immer gerne so einen Überblick. Das ist meine Sichtweise auf die Dinge. Ja? Auch wenn ich selten an irgendwelchen Kommentardiskussionen teilnehme, aktiv. Ja. Ich habe ja darüber gerade gesprochen, als du den Bento-Artikel mit den StudiVZ-Gruppen erwähnt hast. Mein Login funktioniert noch im StudiVZ. Und ich lösche ja nie Accounts, weil wozu? Und die letzten 4 Einträge auf meiner Pinnwand sind von der lieben Lea, die mir seit 4 Jahren mit der gleichen Formulierung alles Gute zum Geburtstag wünscht. Oh. Die ist auch immer ganz schön lange wach. 1:03, 1:03, 1:03. Oh, 1:16, da hat sie sich Zeit gelassen dieses Jahr. Aber ich bin auf jeden Fall in einer Menge Supergruppen, weil ich bin lustig, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Also, pass auf, fängt direkt an mit einer philosophisch richtig tiefen Nummer. Ich lasse das mal unkommentiert, ne? Also, ich lese nur die besten vor. Ah, hau raus. Du kannst Frauen ins Dekolleté schauen, aber nicht ins Herz. Wenn du jetzt noch einen von der... Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn du jetzt noch einen von der Sorte bringst, dann kotze ich hier unter den Schreibtisch. Moment. Finde ich eins, ich will dich kotzen sagen. Naja, auch ganz gut. Grammatik gelernt bei Yoda, du hast. Also muss man eigentlich natürlich. Dann als Freund von... Brüller, ich glaube, unsere Hörer liegen gerade lachend auf dem Boden. Als Freund von klischeefreien Witzen natürlich. Ich bin dem Genitiv sein Freund. Dann etwas, was bis heute nicht an Wahrheitsgehalt verloren hat. Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Mensch, Truthbomb. Boah, André, ich würde jetzt einfach aufhören. Das ist Nein, Moment. Jetzt wird es politisch sehr interessant. Du ziehst das Ding durch bis zum bitteren Ende. Ich merke, okay. Ich zieh's durch bis zum bitteren Ende. Aber dafür respektiere ich dich. Jetzt ist politisch nämlich sehr interessant, weil das konnte ich damals noch nicht so ahnen, wie weit das noch eskalieren wird. Nämlich, pass auf, jetzt. Ich kaufe Griechenland vom Taschengeld meiner Kinder, heißt diese Gruppe. Aus welchem Jahr? Keine Ahnung, wann wurde die gegründet? Oh, ich lese lieber nicht vor, wer die gegründet hat. André, das kann man hier nicht einsehen. Doch, du sollst jetzt vorlesen, wer die gegründet hat. Ja, das schon, aber nicht wann die gegründet wurde. Ach so. Hier, so. Na. Ja, ich will dich nur von diesem Leid erlösen, aber okay, nee. Siehst durch. Nee. Moment, Ich bin gleich fertig. Ich habe auch schon viele ausgelassen. Das hoffe ich nicht. Dann natürlich die absolute Top-Gruppe. Ironische Zyniker mit Sarkasmus, das darf nicht fehlen. Ja, ich bin verdammt gut im Bett, ich kann tagelang schlafen. Oh, das tut dir körperlich weh. Ja, ja. Jede fünfte meiner Bewegungen ist ein Move. Finde ich heute ehrlich gesagt auch gar nicht so übel. Das lässt tief blicken. Dann schon damals, lasst mich durch, ich bin Journalist. Obacht. In der warst du damals? Lasst mich. Ach, ja, egal. Klar. Komm. Der Gipfel der politischen Korrektheit. Saftschubse, serviere mir meine Nusse auf eine silberne Tablette. Was? Ich glaube, es ist ein Zitat aus, wie heißt dieser Animationsfilm, wo die Tiere aus Madagaskar. Genau. Weißt du, worüber ich gerade ganz froh bin? Dass wir nicht irgendwie so wie bei YouTube so krasse Analytics-Daten haben und auf die Sekunde genau sehen können, wann die Leute abschalten. Ja, das ist... Aber mach weiter, Andreas. Deswegen kann ich mir das ja auch erlauben. Ja. Aber ich höre jetzt auf. Ja, bist du fertig? Abschließend kann ich noch sagen, ich bin auch in der Gruppe Ostblock Schlampen. Nee, komm, ich kommentiere das jetzt nicht. Das stört die Lea, in Klammern VZ-Moderatorin, auch nicht. Lass mich. Die wünscht mir jedes Jahr brav alles Gute. Komm, ich erlöse dich jetzt mal aus diesem komischen StudiVZ. Okay, ich hab's ja wieder zugemacht. Dankeschön. Ich möchte noch mal ganz kurz zu Bento zurückkommen. Und, ja, nur ein kurzer Einwurf noch, wegen den Kommentaren. Ich habe natürlich, wenn du hier gerade so ein bisschen ins Leere geschwafelt hast, habe ich mir mal ein paar Bento-Artikel geklickt. Ich habe irgendwie jetzt gerade irgendwie 7 oder 8 offen und habe mal geguckt, wie denn so das Engagement unter den Posts ist von den Leuten. Ob denn das Kommentieren auch überhaupt genutzt wird. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen nein. Also die Discuss-Kommentare sind ziemlich hart verwaist. Bis auf so eher aufgeladenere Themen. Zum Beispiel hier gibt es einen Artikel mit über 100 Kommentaren, mit der Überschrift, ich setze mit dem Kopftuch ein feministisches Zeichen. Oh, wow, wow. Ja, also das, gut, dass da das unter so einem Thema dann mehr Kommentare kommen und dann diskutiert wird, das ist ja meistens so. Ach, siehst du, es gibt hier drunter in dem Artikel auch einen grünen Kasten, der steht Dein Input. Was Zelda, Jasmin und Esmin erzählen, kommt dir bekannt vor oder hast du mit dem Kopftuch ganz andere Erfahrungen gemacht? Schreib uns gern. feedback@bento.de. Genau, aber anscheinend werden die Kommentare jetzt auch nicht so krass angenommen. So, das nur als kleinen Nebeneinwurf, damit können wir Bento auch abhaken. Okay, also ich nehme an, wir beide werden es weiterhin im Auge behalten. Was bei Bento passiert, das in meinen täglichen Konsum werde ich es wohl nicht aufnehmen. Nee, ich verfolge es ein bisschen auf Twitter und guck, was reinkommt. Und dadurch, wenn du irgendwie so Leuten wie Ole Reismann oder Martin Gisler folgst, dann kriegst du das eh serviert, wenn irgendwas Größeres passiert bei Bento. Und dann wollen wir mal gucken, ne? Richtig. Wie sieht das aus? Wollen wir noch einen Themenblock machen? Oder wir sind jetzt bei 56 Minuten? Ja, lass doch einfach. Was soll der Geiz? Ah, hau raus. Hau raus, such dir was aus. Ach komm, jetzt ein bisschen leichtes Entertainment nach hinten raus noch. Mm. Gerade eben, frisch vor der Aufnahme noch gesehen, die 21. Staffel Top Gear ist jetzt auf Netflix. Oh. Ist das die aktuelle? Nee, ich dachte auch, das wäre schon die aktuelle. Ist aber die vorletzte. Also die 22 ist jetzt die letzte Staffel. Das Wichtigste daran ist erstmal die Frage, was ist das Special? Wo fahren sie hin? Was ist Boah, keine Ahnung. Das ist doch eigentlich das, was interessiert. Jedenfalls mich. Ja, da hast du recht. Das könnte ich, also ich meine, kurz raussuchen. Top Gear ist genial und alles. Und ich gucke das hier super gerne, aber besonders gerne gucke ich diese ganzen Specials, weil die sind einfach, die stehen so für sich. Ja, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Ja, aber wer ist schneller? Das ist Radio, meine Damen und Herren. Wir haben noch keine Zeit. Hier Ukraine, Tschernobyl war keine Challenge, ne? Kein Special. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen, glaube ich. Das Burma-Special in zwei Teilen, also 2 Stunden insgesamt. Oh, ist das schön. Kennst du das schon? Ich glaube nicht. Sie waren ja schon mal in Vietnam unterwegs, aber Burma glaube ich nicht. Ich lese mal hier, das Team muss eine Brücke über den Fluss Kwai in Thailand bauen. Doch zunächst geht es in Trucks durch die trügerische Idylle Burmas. Nee, das kenne ich noch nicht. Oh, sehr schön. Ja, das klingt wieder nach haufenweise rassistischen Kommentaren. Ja, ich bin ja mal gespannt, ne? Also wenn jetzt hier die drei wirklich auf Amazon mit der neuen Show durchstarten, ach, als das auch diese ganze Nummer mit dem Clarkson war, ne, und der aus der BBC gefeuert wurde, das war für mich so zum einen natürlich oh, scheiße, weil ich will nicht, dass Top Gear aufhört, aber zum anderen, wenn der Clarkson halt so ein krasser Wichser ist und irgendwie ein Producer von ihm meint, angreifen zu müssen, so dass er ins Krankenhaus muss, dann ist ja auch niemand, mit dem ich dem ich zumuten würde, mit dem zu arbeiten. Ne? Richtig, ja. Also und vor allen Dingen war das ja nicht der erste Zwischenfall mit ihm. Also ja. Das erste Mal, dass er jemanden geschlagen hat, ja. Aber hat er auch vorher schon nicht nur einmal verbal über die Stränge geschlagen und wurde auch schon oft genug verwarnt. Und ja, das hat jetzt halt das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja, ich schade um die Show auf jeden Fall, aber er als Mensch hat es einfach nicht anders verdient. Ja. Das ist dann so. Und da muss man mal gucken, was Netflix den da jetzt, Amazon den er jetzt für Freiheiten gibt. Und das Budget. Also ich kann mir vorstellen, dass sie richtig Geld auf den Kopf hauen und das nochmal richtig, richtig fett wird. Und ich hätte auch mega Bock drauf. Oh ja, ich habe auch Bock. Also er hat hier geschrieben auf seinem Twitter-Account am 24. September, dass die Dreharbeiten in wenigen Wochen starten werden. Das heißt, je nach Konzept dieser Serie könnte es schon so ein, naja, später Frühling, Sommer-Release werden. Kann ich mir vorstellen. Wie viele Folgen hat jetzt die Staffel 21? Das fragst du mich, nachdem ich den Tab schon wieder zugemacht habe. Und ist jetzt, also ist jetzt eigentlich schon das neue Top Gear on Air gegangen mit dem neuen Moderator? Nein. Nein. Weiß man noch gar nicht, wie das wird. Aber ich kann mir das einfach, das Ding ist, dieses Format wird so von den dreien getragen. Das hast du auch immer wieder gemerkt, wenn du mal dir Top Gear USA oder Top Gear Australia oder so angeguckt hast. Das funktioniert einfach nicht. Ja, das hat wirklich nicht funktioniert. Also das hat, nee. Also die haben versucht, das ähnlich aufzuziehen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Aber es ist einfach bei Top Gear UK ist auch wirklich diese Kombination gewesen. Du hast diese drei Hosts, die einfach super sympathisch sind, wenn sie nicht gerade hinter den Kulissen ihre Team zusammenschlagen. Und einfach die Produktion und die Kamera und so war echt immer so mit das Beste, was man so. Also damit kann sich keine, ich habe noch keine Autosendung gesehen, die sich mit der Produktion messen konnte. Nee, also das war wirklich extrem hochwertig. Und vor allen Dingen haben sie ja auch wirklich, sind sie nie mit Schongang an die Autos ran. Ja, und da ist die Frage, was Amazon sich da leistet, ne? Also, aber die werden ja auch wissen, was sie an den drei haben. Also das ist ja, kannst ja sicher sein, wenn die drei irgendwas in die Hand nehmen, die ziehen ihre Fans ja mit. Klar. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, dass es, ich glaube Amazon, es ist völlige Wumpe, ob die jetzt eine Autoshow haben oder nicht. Aber die drei sind halt das perfekte Vehikel oder Lockmittel, um, also die das Potenzial haben, hunderte, tausende neue Subscriber für Amazon Prime zu generieren. Vielleicht wird es ja auch gar keine Autoshow. Das wäre jetzt doch eigentlich, naja, es ist ja, der Richard Hammond, der hat ja auch schon so Science-Kram gemacht, damals mit Brainiac und so, aus der Ecke, und der James May, hat ja auch andere Sendungen gehabt, soweit ich weiß, indem er sich eher so mit Maker-Kram und Erfindungen und so auseinandergesetzt hat. Der hatte auch mal einen YouTube-Channel, wo er auch eher so Science-Sachen unternommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Autos abschwören, aber dass sie den Fokus ein bisschen verschieben. Also, um Clarksons Twitter-Bio zu zitieren, I am a presenter on an Amazon Motoring Show. Okay, ich nehme alles. Ich wollte es eigentlich kommen und sagen, die drei machen Mythbusters mit Autos. So. Ja, naja, Motoring Show, das ist immer noch ein weit gefasster Begriff. Das stimmt. Also wenn sie da wieder, also wenn sie quasi 1:1 Top Gear nochmal bauen, dann wäre ich fast schon enttäuscht. Das denke ich mir halt nämlich auch. Ne? So, ich würde lieber sehen, was die drei halt bauen würden, ohne redaktionellen Einfluss noch einer BBC zum Beispiel. Also ich sage ja, ich möchte ein Mythbusters nur für Autos sehen. Wie darf ich mir das vorstellen? Naja, du hast James May, der plant das alles, der macht den wissenschaftlichen Teil, dann hast du den Hamster Richard Hammond, der ist dann der Testpilot, der setzt sich dann ins Auto und wird irgendwo abgeschossen. Und dann hast du den Clarkson als Orangutan und der kommt dann und räumt den Müll auf und haut mit dem Hammer auf Dinge. Das würde total gut passen. Würde ich mir anschauen. 10 out of 10 would watch. Genau. Na gut. Mach mal einen Deckel drauf für die Woche. Wollte ich gerade vorschlagen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und fürs Durchhalten. Fürs Durchhalten und dann hoffen wir mal auf eine Folge 4, ne? Ich bin guter Dinge. Daumen drücken. Ich bin guter Dinge. Daumen drücken. Vielleicht bis dahin mit Sponsor. Ich habe ja jetzt oft genug Mediamarkt gesagt. Wie, was? Mediamarkt meinst du? Ich habe dich nicht verstanden. Du hast Mediamarkt gesagt, oder? Mediamarkt, ja. Der tolle Elektronikmarkt, wo man alles bekommt? Genau, mit den kompetentesten Mitarbeitern bei Mediamarkt. Ah, ja, Mediamarkt, da war ich auch schon. Hat mir sehr gut gefallen. Mediamarkt.